ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, die neue Staffel. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Hier geht es um Radioschätze, um in Vergessenheit geratene Hörspielklassiker. Alle 9 Rundfunkanstalten der ARD präsentieren die besten Knisterkrimis aus den Archiven. Und in dieser Ausgabe sind es sogar 2. Beide wurden 1975 im alten SFB produziert. Und daher hat sie der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, organisiert. Hier ist der Sender Freies Berlin mit dem 2. Programm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Vorlagen zu den beiden Hörspielen, um die es heute geht, waren 1975 schon rund 20 Jahre alt. Es waren ursprünglich amerikanische Kurzgeschichten. Und die hatte ein Krimi-Spezialist verfasst, Henry Slezza. Our mystery drama was written especially for the Mystery Theater by Henry Slezza. Henry Slezza wurde 1927 in New York geboren. Er war ein Vielschreiber, Werbetexter, Radio- und Fernsehserienautor, dessen Spezialität die pointierte Krimi-Kurzgeschichte war. Er schrieb rund 500 davon, zunächst für kleine Crime-Magazines, später adaptierte er manche für TV-Krimireihen amerikanischer Network-Stationen. Aber auch für The Twilight Zone, Batman, Solo für Onkel oder 77 Sunset Strip steuerte er Drehbücher bei. Good evening. Mitte der 50er Jahre meldete sich Alfred Hitchcock bei Henry Slezza. Der suchte knackige Geschichten für seine Fernsehserie bei CBS. Jede Folge war schwarz-weiß und nur eine halbe Stunde lang. Am 29. Dezember 1957 lief die 13. Episode der 3. Staffel von Alfred Hitchcock Presents. Sie trug den Folgentitel Night of the Execution und war wieder einmal von Slezza. Mr. Barnes, I'd like to talk kinda in private, Mr. Selby. I should have come to you sooner, but I was scared. About what? Staatsanwalt Warren Selby bekommt unerwarteten Besuch von einem ungepflegten Mann, der ihm eine seltsame Nachricht überbringt. Night of the Execution hatte Henry Slezza ein paar Jahre vorher schon in einer Krimi-Zeitschrift von Alfred Hitchcock veröffentlicht, da noch unter dem Titel The Day of the Execution. Und wir bringen Ihnen nun als erstes von 2 Krimi-Hörspielen die Radioadaption des SFB und die hielt sich an diesen Titel, Der Tag der Hinrichtung. So heißt sie. Mit einer unglaublichen Starbesetzung. In diesem Krimi hören Sie Stimmen, die Mitte der 70er Jahre in deutschen Synchronfassungen von Serien und Filmen immer dabei waren. Sie werden viele erkennen. Wetten? Und wenn nicht, stelle ich sie Ihnen nachher vor. Der Tag der Hinrichtung von Henry Slezza in der Regie von Rolf von Goth. Und deshalb befinden die Geschworenen den Angeklagten Murray Rodman für schuldig im Sinne der Anklage. Schuldig, am 12. Mai seine Ehefrau Mary in der Küche der gemeinsamen Wohnung mit einem Brotmesser vorsätzlich ermordet zu haben. Während der Obmann der Geschworenen den Schuldspruch verlas, lauschte der Ankläger, der junge Staatsanwalt Warren Selby, seinen Worten, als seien sie eine Bestätigung seines persönlichen Verdienstes. Er hörte aus diesen Worten nicht die Verdammung des Angeklagten heraus, der sich auf seiner Bank krümmte wie ein verbranntes Streichholz, sondern einen Tribut an seine, Selvys, brillante Leistung. Ein Gefühl von Triumph stieg heiß in ihm hoch. Schuldig im Sinne der Anklage? Nein, schuldig, wie ich es bewiesen habe. Einen Moment lang fiel der melancholische Blick des Richters auf Selby und der alte Mann war sichtlich betroffen, als er den Siegesjubel in dessen Augen sah. Aber Selby konnte sein überströmendes Glücksgefühl, seine tiefe Befriedigung über seine erste gelungene Überführung eines Angeklagten nicht verbergen. Nach dem Schuldspruch raffte er rasch seine Unterlagen zusammen und zwang sich, ernst und gefasst zu erscheinen. Unter den ersten, die ihm gratulierten, war der Oberstaatsanwalt Garson. Selvey versuchte bescheiden auszusehen, als Garson ihn ansprach. Na, Selvey, wie fühlen Sie sich nach Ihrem spektakulären Erfolg? Danke, danke, nicht übel. Aber zum Teufel auch, Garson, ich kann nicht den ganzen Ruhm für mich beanspruchen. Ihre Geschworenen haben das Urteil erst ermöglicht. Das wollen Sie doch nicht im Ernst behaupten, Selvey. Ich habe Sie während der Verhandlung beobachtet. Sie schmecken Blut. Sie waren das reichende Schwert. Sie haben Rodman auf den elektrischen Stuhl gesetzt, nicht wir. Sagen Sie das nicht, Garson. Sie wissen genau, dass er schuldig ist wie die Sünde selbst. Die Beweise liegen völlig klar. Die Geschworenen konnten gar nicht anders handeln. Das stimmt. So wie Sie die Sache angepackt haben, konnten Sie gar nicht anders. Doch wir wollen die Sache richtig sehen, Selvey. Bei einem anderen Anklagevertreter hätten Sie vielleicht etwas anderes beschlossen. Ehre, wem Ehre gebührt, Selvey. Mag sein, mag sein. Ich hielt ihn jedenfalls für schuldig und versuchte nun auch alle anderen davon zu überzeugen. Nicht allein die Beweise, die man an den Fingern herzählen kann, fallen dabei ins Gewicht, Garson. Das ist der Schulweisheit, wie Sie selbst wissen. Manchmal leitet einen das Gefühl. Sicher, Selvey, sicher, ja, ja, ja. Wie geht's Ihrer jungen Frau, Doreen? Oh, danke, Doreen geht's ausgezeichnet. Freut mich zu hören. Reizende Frau, Doreen. Während der Heimfahrt versuchte Selvey, sich Doreens Gesicht vorzustellen. Ihren roten Mund, dessen Lippen hart oder schmelzend weich sein konnten, je nachdem, welche ihrer vielen Stimmungen und Launen gerade vorherrschte. Er versuchte sich vorzustellen, wie sie ihn beim Vernehmen der guten Nachricht ansehen würde, wie ihr warmer Körper sich anfühlen, wie ihre Arme ihn umschlingen würden. Als er die Wohnung betrat, lag Doreen ruhig auf der Couch und las. Dieses Bild hatte er sich zu seiner triumphalen Heimkehr nicht ausgemalt. Er ging zu ihr und setzte sich dicht neben sie auf den Couchrand, damit sie ihn umarmen konnte. Du sagst ja nichts. Doreen, hast du es gehört? Hast du gehört, was geschehen ist? Ich habe es übers Radio gehört. Ja, und? Ja, begreifst du denn nicht, was das heißt? Ich habe meinen ersten Schuldspruch erkämpft, und zwar einen bedeutenden. Ich bin kein Junior mehr, Doreen. Was werden Sie mit dem Mann machen? Ich habe die Todesstrafe gefordert. Nachdem die Geschworenen meiner Beweisführung gefolgt sind, wird das Gericht meiner Forderung nachkommen. Du bist dem Angeklagten wohl dankbar für die Gelegenheit, die er dir gegeben hat. Doreen, dieser Mann hat eine Frau kaltblütig ermordet. Er hat nichts anderes verdient. Ich habe lediglich gefragt, Warren, was man mit ihm macht. Der Tod gehört zu meinem Job. Du weißt das genauso gut wie ich, Doreen. Ja, sag mal, du machst mir doch daraus keinen Vorwurf. Sie schob ihn einen Augenblick von sich weg und schien mit der Entscheidung zu kämpfen, ob sie nun zornig sein sollte oder nicht. Dann zog sie ihn heftig an sich und er fühlte ihren Atem heiß und rasch an seinem Ohr. Sie feierten eine ganze Woche lang, still und ruhig, in intimen Nachtclub-Restaurants und nur mit sehr nahestehenden Bekannten. Es hätte Selvey nicht angestanden, unter diesen Umständen in der Öffentlichkeit fröhlich aufzutreten. Am Abend des Tages, an dem der schuldig gesprochene Rodman zum Tode verurteilt wurde, blieben sie zu Hause und tranken handgewärmten Cognac aus großen Schwenkern. Doreen betrank sich und wurde leidenschaftlich verspielt. Selvey glaubte, er könnte nie glücklicher sein. Nach einem mittelmäßigen Hochschulexamen und einer drittklassigen Anstellung in der Bezirksanwaltschaft hatte er sich in eine wichtige und geachtete Position hochgearbeitet. Er hatte eine bildschöne und verwöhnte Frau geheiratet, die er in seinen Armen zum Schmelzen bringen konnte. Er war stolz auf sich. An dem Tag, an dem Rodman hingerichtet werden sollte, hatte Selvey eine Verabredung außerhalb seines Büros. Auf der Straße machte sich ein gebeugter, grauhaariger Mann mit einem fettfleckigen Hut an Selvey heran. Er trat aus einem Eingang eines Drugstores, die Hände in den Taschen seines schmutzigen Tweedmantels, den Hut tief über die Augen gezogen. Weiße Bartstoppeln standen auf seinem Gesicht. Bitte, kann ich Sie einen Moment sprechen, Mister? Selvi musterte ihn und steckte die Hand suchend in die Tasche. Nein, nein, kein Almosen. Ich möchte nur mit Ihnen sprechen, Mr. Selvi. Sie wissen, wer ich bin? Ja, sicher, Mr. Selvi. Ich habe genug über Sie in der Zeitung gelesen. Ja, schön, aber ich bin gerade jetzt ziemlich in Eile. Ich habe eine Verabredung. Es ist sehr wichtig, Mr. Selvi. Ich schwöre bei Gott. Können wir nicht irgendwo hingehen? Vielleicht einen Kaffee trinken? Nur 5 Minuten. Warum schreiben Sie mir nicht? Oder kommen zu mir ins Büro? Es ist hier in der Nähe, in der Chamber Street. Es ist wegen dem Mann, Mr. Selvi. Wegen dem Mann, der heute Nacht hingerichtet werden soll. Der Staatsanwalt blickte dem Alten prüfend in die Augen. Er sah, wie gespannt und durchdringend sie auf ihn gerichtet waren. Also, gut, etwas weiter die Straße hinunter ist ein Kaffee, aber denken Sie daran, nur 5 Minuten. Es war fast 2:30. Der Mittagsandrang aus den Büros war vorüber. Sie fanden eine Nische im Hintergrund und saßen schweigend, während der Kellner die Reste einer hastigen Mahlzeit vom Tisch räumte und den Kaffee brachte. Schließlich beugte sich der alte Mann über den Tisch. Ich heiße Arlington. Phil Arlington. Ich war außerhalb, als es passierte, weit weg in Florida. Sonst hätte ich es nicht so weit kommen lassen. Ich habe keine Zeitung gelesen, kein Radio gehört, nichts dergleichen. Ich verstehe nicht, Mr. Arlington. Sprechen Sie von der Verhandlung gegen Rodman? Ja, von der Rodman-Sache. Als ich zurückkam und hörte, was geschehen war, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Sie können das sicher verstehen, nicht wahr? Ja, ich verstehe kein Wort. Es tat mir weh, schrecklich weh, als ich las, was man mit dem armen Mann angestellt hatte. Aber ich hatte Angst, verstehen Sie das? Ich hatte Angst. Angst wovor? Was nun passiert? Ich habe wirklich eine schlimme Zeit durchgemacht, Mr. Selvi. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Und schließlich sagte ich mir, zum Teufel noch mal, dieser Rodman ist ein junger Kerl. Wie alt ist er? 38? Ich bin 64, Mr. Selvi. Was ist nun besser? Besser wofür? Reden Sie verständlich, Mr. Arlington. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich entschloss mich, Sie um Rat zu bitten. Ich hatte Angst, glattweg zur Polizei damit zu gehen. Ich meine, ich wollte Sie erst fragen. Soll ich der Polizei melden, was ich getan habe, Mr. Selvi? Soll ich ihr sagen, dass ich die Frau umgebracht habe? Sagen Sie mir, soll ich? Die Welt drehte sich plötzlich vor Selvis Augen. Seine Hände, die er um die Kaffeetasse gelegt hatte, wurden kalt. Wovon reden Sie überhaupt? Rodman hat seine Frau ermordet. Wir haben es bewiesen. Nein, nein, das ist es ja eben. Ich bin nach Ostern in diese Gegend hier getrennt. Jemand nahm mich mit seinem Wagen bis Wilford mit. Ich lief durch die Stadt und überlegte krampfhaft, wo ich etwas zu essen bekommen könnte. Einen Job, irgendwas. Ich klopfte an eine Tür und diese nette junge Frau machte auf. Sie hatte zwar keinen Job für mich, aber sie machte mir ein Sandwich. Es war Schinken drauf. Welches Haus? Woher wissen Sie denn, dass es Mrs. Rodmans Haus war? Ich weiß es. Ich habe doch ihr Bild in der Zeitung gesehen. Es war eine so nette Dame. Wäre sie nachher nicht aus der Küche gegangen, wäre überhaupt nichts passiert. Was? Was? Ich hätte es nicht tun dürfen. Ich meine, nachdem sie wirklich so nett zu mir war. Aber ich war so pleite. Ich sah in den Töpfen im Küchenschrank nach. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Sie verstecken immer ihren Zaster in Tassen und Töpfen. Sie erwischte mich dabei und wurde wütend. Sie schrie nicht und machte keinen Lärm. Aber ich sah ihr an, dass sie mich in Schwierigkeiten bringen wollte. Da habe ich's getan, Mr. Selvi. Ich verlor den Kopf. Ich glaube Ihnen kein Wort. Keiner. Kein Unbekannter wurde in der Nachbarschaft gesehen. Rodman und seine Frau lebten dauernd in Streit. Davon weiß ich nichts, Mr. Selvi. Ich weiß überhaupt nichts über diese Leute. Aber so war es, wie ich es eben erzählt habe. Und darum brauche ich Ihren Rat. Was für einen Rat, verdammt nochmal! Ich meine, wenn ich jetzt alles gestehe, was würde man mit mir machen? Sie auf den elektrischen Stuhl setzen. Und anstelle von Rodman Ihnen den Strom durch den Körper jagen. Wollen Sie das? Das? Nein, nein. Gefängnis in Ordnung. Aber das nicht. Dann vergessen Sie das Ganze. Haben Sie mich verstanden, Mr. Arlington? Ich glaube, Sie haben die ganze Geschichte nur geträumt, nicht wahr? Betrachten Sie es von dieser Seite. Ein böser Traum. So. Und jetzt gehen Sie wieder auf die Straße und vergessen Sie alles. Aber dieser Mann, heute Nacht werden Sie ihn töten. Weil er schuldig ist zum Donnerwetter. Ich habe seine Schuld bewiesen, einwandfrei, verstanden. Ja, Sir. Hier, zahlen Sie die Rechnung. Behalten Sie den Rest. Am gleichen Abend fragte Doreen bereits zum vierten Mal nach der Uhrzeit. Wie spät ist es jetzt, Warren? 11. Noch eine Stunde. Ich möchte wissen, was er in diesem Augenblick empfindet. Hör auf damit! Mein Gott, wie gereizt wir heute sind. Ich nicht. Ich habe nichts mehr mit der Sache zu tun, Doreen. Das habe ich dir wieder und wieder gesagt. Jetzt tut der Staat seine Pflicht. Aber du hast ihn dahin gebracht, Warren. Das kannst du nicht leugnen. Die Geschworenen haben ihn dahin gebracht. Du brauchst mich nicht anzuschreien, Herr Staatsanwalt. Ach, Doreen. Moment. Hallo? Selby. Was wollen Sie? Was gibt's da noch zu überlegen? Arlington, hören Sie! Nein! Lassen Sie die Polizei aus dem Spiel. Hören Sie doch zu! Ich möchte Sie gern in meiner Wohnung sprechen. Ich möchte Sie sofort sprechen. Ja, hier, bei mir. Besuch? Jetzt? Heute? Haben Sie mich verstanden, Arlington? Bevor Sie überstürzt handeln, möchte ich mit Ihnen reden. Ich glaube, das sind Sie sich selbst schuldig. Es ist erst 11 durch. Sie können es noch rechtzeitig schaffen. Nehmen Sie die Untergrundbahn. Damit geht's am schnellsten. Bei der 85. Straße steigen Sie aus. Nummer 219. Ja, ich warte auf Sie. Dann kann ich ja schlafen gehen. Doreen, es tut mir leid, aber dieser Mann ist ein wichtiger Zeuge in einem Fall, den ich bearbeite. Der einzige Zeitpunkt, an dem ich ihn sprechen kann, ist jetzt. Viel Spaß. Bitte störe mich nicht, hörst du? Doreen! So eine verdammte... Selby verfluchte im Stillen die Launen seiner Frau und ging zur Hausbar hinüber. Als Arlington an der Haustür läutete, war der Spiegel von Selbys Whiskyflasche um 15 Zentimeter gesunken. Arlington, in seinem fettigen Hut und dem schmutzigen Mantel, nahm sich in Selbys luxuriöser Wohnung schäbiger denn je aus. Er blickte schüchtern um sich. Bitte, kommen Sie nur rein, Arlington. Ich habe darüber nachgedacht, Mr. Selby, was Sie mir heute Mittag gesagt haben. Ja, ja, so, ja, kommen Sie doch. Ich meine allerdings, dass es nicht recht wäre, so etwas einfach zu vergessen. Ich meine... Aber bitte nehmen Sie doch erst mal Platz. Wir haben nur noch eine Dreiviertelstunde. Ich musste einfach etwas unternehmen. Ich weiß, was Sie als erstes müssen, Mr. Arlington. Sie müssen einen Schluck trinken und die Sache mit mir durchsprechen. Ich glaube, ich sollte lieber nicht... Nehmen Sie lieber Wasser oder Soda? Pur. Bitte. Bitte schön. So, und noch einen, kommen Sie. Gegen 11.30 Uhr war Arlingtons Stimme schwerfällig und verschwommen. Seine Augen blickten nicht mehr so fordernd. Seine Sorge um Rodman war nicht mehr so drängend. Selby hielt das Glas seines Besuchers stets gefüllt. Der alte Mann begann vor sich hin zu murmeln, von seiner Kindheit, von längst vergangenem Ansehen, und er endete schließlich mit Schmähungen über eine Reihe von Leuten, die ihm in seinem Leben übel mitgespielt hätten. Nach einer Weile begann sein Kopf auf den Schultern hin und her zu rollen und die schweren Lider sanken ihm über die Augen. Der helle Glockenton der Uhr auf dem Kaminsims riss ihn aus seinem Dahindösen. Was ist das? Die Uhr. Uhr? Wie spät ist es? Wie spät? 12, Mr. Arlington. Ihre Sorgen sind vorbei. Mr. Rodman hat bereits für sein Verbrechen gesühnt. Nein! Nein, das ist nicht wahr. Ich habe die Frau getötet, nicht er. Man darf ihn nicht für etwas umbringen, was er nicht getan hat. Beruhigen Sie sich doch, Mr. Arlington. Jetzt können Sie nichts mehr daran ändern. Doch, doch. Ich muss es melden. Der Polizei. Aber warum denn, verdammt nochmal? Rodman ist hingerichtet. Als diese Uhr hier geschlagen hatte, war er tot. Was können Sie jetzt noch für ihn tun? Ich muss. Verstehen Sie denn nicht? Ich könnte nicht mehr so weiterleben, Mr. Selby. Bitte, bitte. Ich muss ans Telefon. Bleiben Sie hier. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Sie können mich nicht aufhalten, Mr. Selby. Dann gehe ich selbst hin. Ich werde Ihnen alles erzählen. Und über Sie werde ich auch erzählen. Sie verrückter alter Penner. Wollen Sie sich unbedingt ins Unglück stürzen? Rodman ist tot! Das ist mir egal! Oh. Selvi holte aus und seine Hand knallte in das eingefallene, weißstopplige Gesicht. Der alte Mann schluchzte bei jedem Schlag, versuchte aber weiter die Diele zu erreichen. Selvis Wut wuchs und er schlug nochmals zu und wie von selbst rutschten seine Hände nach dem Schlag um den hageren Hals des alten Mannes. Der nächste Einfall kam ganz natürlich. Unter der verwitterten Haut pulste nicht mehr viel Leben. Etwas mehr Druck und Selvi konnte den keuchenden Atem stoppen. Die heisere, knarrende Stimme, die Worte, die seine Karriere beenden würde, zum Schweigen bringen. Selvi drückte fester und fester. Dann ließen seine Hände los. Der alte Mann schwankte und glitt an Selvis Körper zu Boden. Als Selvi sich umsah, war die Schlafzimmertür offen und darin stand aufrecht mit eiskalten Augen Doreen. Doreen, hör zu! Du hast ihn erwürgt! Das war Notwehr! Er brach ein und versuchte, die Wohnung auszurauben. Doreen, Notwehr, hörst du? Komm hier nicht nah! Hör doch erst! Nein! Sie schlug die Tür vor ihm zu und drehte den Schlüssel im Schloss. Selvi rannte über den Teppich und schlug verzweifelt gegen die Tür. Er rüttelte am Türknopf und rief ihren Namen, aber es kam keine Antwort. Dann hörte er, wie sie die Wählscheibe des Telefons drehte. Unter den vielen Leuten, die Doreens Anruf in Bewegung gesetzt hatte, war der stellvertretende Oberstaatsanwalt Vance. Ausgerechnet Vance, der Selvi sowieso nicht ausstehen konnte. Der clever genug war, ohne jede Mühe Selvis Einbrechergeschichte zu widerlegen, der erfahren hatte, dass der Besucher erwartet worden war und der über Selvis fatale Lage frohlocken würde. Aber Vance schien nicht zu frohlocken. Er sah völlig verblüfft aus. Er starrte auf den Toten am Boden in Selvis Wohnung. Also das verstehe ich nicht, Selvi. Ich verstehe das einfach nicht. Warum mussten Sie einen harmlosen alten Burschen wie den da töten? Harmlos? Harmlos? Gewiss, harmlos. Das ist doch der alte Arlington, dem bin ich schon überall begegnet. Sie kennen ihn? Natürlich. Ich traf ihn das erste Mal, als ich noch draußen in der Bel Air County arbeitete. Ach, ein verrückter alter Knabe, der überall hinlief und Morde gestand, die er gar nicht begangen hatte. Aber warum ihn töten, Salve? Warum? Sie hörten als erstes von zwei Kriminalhörspielen nach Henry Slezer Der Tag der Hinrichtung. Es sprachen Erzähler Rolf Schult, Staatsanwalt Warren Selvi, Christian Rode, seine Frau Doreen, Hallgard Bruckhaus, Phil Arlington, der Landstreicher, Walter Blum, Oberstaatsanwalt Garson, Siegfried Schürenberg, Oberstaatsanwalt Vance, Joachim Kerzel und der Richter zu Beginn, Heinz Rabe. Die Regie hatte Rolf von Goth und dieser Krimi lief erstmals am 24. August 1975 im Sender Freies Berlin. Und bevor wir das zweite Hörspiel nach Henry Slezer bringen, lauschen wir noch einmal zurück ins erste. An dem Tag, an dem Rodman hingerichtet werden sollte, hatte Selvi eine Verabredung außerhalb seines Büros. Das ist die markante Stimme des Erzählers Rolf Schult. Auf der Straße machte sich ein gebeugter, grauhaariger Mann mit einem fettfleckigen Hut an Selvi heran. Eine sehr bekannte Stimme hatte dieser Rolf Schult. Bis heute hört man ihn als Erzähler in Wiederholungen von Dokumentationen und Tierfilmen und natürlich auch in deutschen Synchronfassungen von Serien und Spielfilmen. In den letzten 3 Jahrhunderten hat sich unglaublich viel verändert. Es ist für die Menschen nicht länger wichtig, große Reichtümer zu besitzen. Rolf Schult hier auf Patrick Stewart in Star Trek – Das nächste Jahrhundert. Diese Rolle des Captain Picard vom Raumschiff Enterprise sprach Schult 15 Jahre lang. Ich beabsichtige eindeutig, gegen unsere Befehle zu verstoßen. Jeder von Ihnen, der dagegen protestieren will, möge es jetzt tun. Es wird in meinem Logbuch vermerkt. Rolf Schult war eine ewige Synchronstimme. Seit Mitte der 60er Jahre hatte er über 800 Einsätze. 10 Jahre vorher hatte Schult im Hörspiel begonnen, ein paar Mal bei Radio Bremen in den 50ern, ab den 60ern im Kölner WDR. Ich hatte nichts damit zu tun, Fräulein, wirklich, ich hatte nichts damit zu tun. Es ist nicht meine Schuld. Hier ein Hörspielkrimi von 1961. Rolf Schult als kleiner Ganove, der in Not gerät. Einbrechen, ja bitte, das ist mein Beruf, aber Schießeisen, nee, das nehme ich nicht mit, nie. Glauben Sie denn, ich lasse mich auf Zuchthaus ein? Rolf Schuld war 34, als diese Aufnahme entstand. Über 350 Funkaufnahmen mit ihm liefen bis in die 2000er Jahre. Parallel dazu wurde er die deutsche Synchronstimme von Anthony Hopkins und Donald Sutherland. Auch Clint Eastwood sprach er ausnahmsweise im ersten Dirty Harry-Film oder Gene Hackman ausnahmsweise in Die Höllenfahrt der Poseidon. Aber am häufigsten war er Robert Redford. Bist du verrückt, so viel Geld bei dir zu tragen? Du lebst wohl gern gefährlich, hä? In Der Clou, in Zwei Banditen, Der große Gatsby. Rolf Schuld war Redford zwischen 1969 und 2005, auf Deutsch. Natürlich auch in Jenseits von Afrika mit Redford und Meryl Streep. Macht es dir nichts aus, dass ich die Frau eines anderen bin? Was mir etwas ausmacht, ist, dass du dich so sehr darum bemüht hast und jetzt allein bist. 1985, eine Liebesgeschichte vor exotischer Kulisse, ein Hollywood-Klassiker. Und auf Meryl Streep noch eine uns bekannte Stimme. Ist das Leben wirklich so verdammt einfach für Sie? Vielleicht frage ich mich das weniger als Sie. Das glaube ich Ihnen ganz und gar nicht. Ja, das ist die Schauspielerin Hallgard Bruckhaus. Und die hörten wir soeben als Doreen. Du bist dem Angeklagten wohl dankbar für die Gelegenheit, die er dir gegeben hat. Ja, genau. Sie sprach in Der Tag der Hinrichtung die Doreen. Ich möchte wissen, was er in diesem Augenblick empfindet. Hör auf damit! Du brauchst mich nicht anzuschreien, Herr Staatsanwalt. Hallgard Bruckhaus, manchmal auch als Hallgard Bruckhaus aufgeführt, war eine bekannte Synchronschauspielerin. Meryl Streep sprach sie in den 1980er Jahren auch in Die Geliebte des französischen Leutnants, Sophies Entscheidung oder Sodbrennen. Bruckhaus war auch die deutsche Stimme von Sigourney Weaver in den ersten beiden Alien-Filmen und in Ghostbusters 2. Ja, Der Tag der Hinrichtung war das erste von 2 Dutzend Hörspielen mit Hallgard Bruckhaus. Dieser Mann hat eine Frau kaltblütig ermordet. Er hat nichts anderes verdient. Und damit sind wir bei Christian Rode als Staatsanwalt Selvi. Nachdem die Geschworenen meiner Beweisführung gefolgt sind, wird das Gericht meiner Forderung nachkommen. Christian Rode war, wie Rolf Schuld, einer der ganz Großen des Westberliner Synchronbetriebs. Rund 1900 Sprechrollen sind gelistet. Seit den 60er Jahren war er zu hören. In den James-Bond-Filmen Feuerball und Diamantenfieber. In Warte, bis es dunkel ist, French Connection, Flammendes Inferno und. In den 80ern sprach er den jeweiligen Schurken im ersten und im dritten Indiana-Jones-Film. Überhaupt wurde er gerne auf aalglatte Bösewichte besetzt. Verlassen Sie die Stadt auf der Straße in Richtung Süden. Sie fahren genau 2 Stunden. Dann finden Sie mich. Hier ist Rode ein Erpresser mit herrlichem Akzent in einer Folge von Hart, aber herzlich. Das ist doch keine gewöhnliche Erpressung. No, Senor. Der tote Mann, Senor Decker, hat eine Menge Kokain in ihr Land geschmuggelt. Meine Freunde und ich hatten das Gefühl, dass er, como se dice, sich in unser Geschäft eingemischt hat. So haben Sie ihn ausbezahlt. Ja, so kann man das auch bezeichnen. Ja, solche Figuren waren jahrzehntelang Christian Rodes Spezialität. Auch auf Serienfiguren aus Columbo, Der unglaubliche Hulk, Perry Mason, Love Boat, Dallas und so weiter und so weiter. Hier in Hart aber herzlich traf Rode als Erpresser auf Joachim Kerzel als Jonathan Hart. Es ist schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Senor. Gracias. Ich freue mich darauf, mich revanchieren zu können. Und eben dieser Joachim Kerzel sprach ja in unserem Krimi Der Tag der Hinrichtung ebenfalls mit, den Oberstaatsanwalt Vance, ganz am Ende. Ein Stelldichein der Berliner Synchronbranche. Fortsetzung folgt. Ich hatte Angst, glattweg zur Polizei damit zu gehen. Ich wollte Sie erst fragen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie auch diese Stimme schon gehört haben. Soll ich der Polizei melden, was ich getan habe? Dass ich die Frau umgebracht habe? Sagen Sie mir, soll ich? Der Landstreicher Phil Arlington und damit der Schauspieler Walter Blum. Dieser Walter Blum war schon seit den 1930er Jahren in kleinen Rollen im Kino zu sehen. Doch bekannter dürfte er als die deutsche Stimme von Stan Laurel gewesen sein. Was meinst du damit, ich hätte dir eine Suppe eingebrockt? Heißt du Laurel oder heißt du nicht Laurel? Ja, aber doch nur mütterlicherseits. Siehst du, das war so. Laurel und Hardy, auch Dick und Doof genannt. Stan Laurel war der dünne der beiden Komiker und Walter Blum synchronisierte Stan in fast allen deutschen Schnittversionen der Stan und Olli-Filme. Schon 1936 zum ersten Mal, kaum zu glauben. Neben Stan wurde hierzulande eine weitere schwarz-weiße Kinofigur mit Blums Stimme versehen. Miss Marple, glauben Sie nicht, dass Sie besser zur Polizei gehen und Inspektor Craddock mitteilen, was Sie belauscht haben und... Bitte, Mr. Stringer, seit dem Auftritt heute Morgen ziehe ich es vor, Inspektor Craddock nicht mehr zu erwähnen. Mr. Stringer, der Freund und Komplize von Miss Marple in den 4 englischen Agatha Christie-Filmen der 60er Jahre. Stringer Davis hieß dieser Schauspieler. Vielleicht schlägt der Mörder noch einmal zu. Ja, daran hatte ich nicht gedacht. Vielleicht sollte man doch lieber die Polizei... Wir werden erst zur Polizei gehen, wenn wir schlüssige Beweise haben. Ein typischer Dialog aus allen Miss Marple-Filmen. Margaret Rutherford als Jane Marple und Stringer Davis auf Deutsch Ursula Krieg und eben Walter Blum. Und noch eine letzte Stimme aus der Tag der Hinrichtung ist Ihnen sicher bekannt vorgekommen. Diese hier. Na, Selby, wie fühlen Sie sich nach Ihrem spektakulären Erfolg? Danke, danke, nicht übel. Ich habe Sie während der Verhandlung beobachtet. Sie schmecken Blut. Sie waren das reichende Schwert. Noch eine Berliner Stimme, Siegfried Schürenberg. Genau wie Walter Blum begann Schürenberg in den 30ern mit der Filmsynchronisation. Er war die Stimme von Clark Gable, George Sanders, Randolph Scott, Frederick March, Vincent Price und vielen, vielen mehr. Er war Shere Khan, der Tiger in Disneys Dschungelbuch. Aber zugleich war Schürenberg auch in deutschen Kinofilmen zu sehen. Hochinteressant, was Sie da gefunden haben, mein lieber Wade. Ja, Sir, was Sie da in der Hand haben, stammt aus dem Einbruch bei Roundtree. Kronschatz ist Sir. 17. Jahrhundert, mindestens 100.000 Pfund, wenn nicht mehr. 1962 spielt der damals 62-jährige Siegfried Schürenberg erstmals seine Paraderolle, den Sir John, Chef von Scotland Yard, die Parodie einer Autoritätsperson in Edgar-Wallace-Filmen. Hier mit Joachim Fuchsberger in Das Gasthaus an der Themse. Na also, quod erat demonstrandum. Wie bitte? Pardon, was zu beweisen war. Es lag ja eigentlich auf der flachen Hand, wa? Aha. Was heißt aha? Nicken Sie, hier stehen Sie hier nicht rum, so viel Zeit haben wir nicht. Kommen Sie, gehen Sie ins Mecker und verhaften Sie diese Nelly Oaks. Wenn Sie Glück haben, finden Sie auch noch den Captain da. Und ein bisschen Mühe geben, lieber junger Freund, nicht, dann müssen wir auch dir sicher alle. Ja, das war die Spezialität des Siegfried Schürenberg. Unverständliches Grummeln, wenn er sich aufregte. Hier gleich nochmal, in einem anderen Wallace-Film, gemeinsam mit Heinz Drache. Und was steckt nun wirklich dahinter? Lord Curtin. Hier, tot, erschossen, ermordet, Schlagzeilen, Tagesgespräche in London. Und wir haben keinen Täter. Was geht mich das an? Meine Leute haben mir berichtet, dass sie schon längst am Tatort herumgekrochen sind. Also machen Sie mal einen Punkt. Das ist aber gut. Ja, also schön. Ja, da, schon wieder am Schluss. Siegfried Schürenberg spielte seine bekannteste Rolle, den Sir John, in 10 von 32 Edgar-Wallace-Filmen. Und zudem trat er noch in anderen Rollen in der Reihe auf. 1971 hörte man ihn im Trailer zu seinem letzten Wallace, Die Tote aus der Themse, neben Arnold Marquis. Die Tote aus der Themse gibt Ihnen viele Rätsel auf. Nun, wenn schon, umso interessanter. Fragen Sie nicht, kommen Sie demnächst in dieses Theater. Ja. Und damit kommen wir zurück zu Henry Slezer. Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel. Und zu Alfred Hitchcock Presents. Am 29. März 1959 lief die 25. Folge der 4. Staffel dieser CBS-Kurzkrimiserie. Die Geschichte, die der Altmeister diesmal präsentierte, hieß The Kind Waitress. Good evening, Mrs. Manahan. You're looking good tonight. What you say? I said you're looking good. Well, I'm not feeling good. Thelma Tompkins ist Kellnerin in einem Hotelrestaurant. Sie hat einen Stammgast, die alte Miss Manahan, die täglich vorbeischaut. Und die betagte Dame ist recht vermögend. Eine unglaubliche Geschichte erwartet sie. 1975 machte der Sender Freies Berlin zusammen mit Radio Bremen ein Hörspiel aus Slezers Krimi-Vorlage. Und auch in diesem Stück hören wir eine sehr bekannte Erzählerstimme. Die Sache mit der freundlichen Kellnerin in der Regie von Friedhelm von Peterson. Gute Unterhaltung. Bitte noch etwas Suppe, Selma. Kann ich mal einen Tee bekommen? Wo bleibt mein Nachtisch, Selma? Bringen Sie mir lieber kein Gemüse. Ist recht, meine Herrschaften. Obwohl Thelma Tompkins ständig zwischen Küche und Speisesaal des Hotelrestaurants Gordon hin und her pendeln musste, behielt sie den freien Ecktisch besorgt im Auge. Das war auch der Grund, weshalb ein Teller dampfender Tomatensuppe gefährlich bis zum Rand des Tabletts rutschte, das sie gerade durch den Saal trug, so dass Marion, die Wirtin, ihr aus feindseligen Augen einen warnenden Blick zuwarf. Aber in den 11 Jahren, die Thelma jetzt als Kellnerin arbeitete, hatte sie nicht einen einzigen Teller fallen lassen, und auch jetzt ließ sie ihr Instinkt nicht im Stich. Dennoch konnte Marion sich eine mürrische Frage nicht verkneifen. »Was plagt dich eigentlich?« Thelma blickte wieder zu dem leeren Tisch hinüber. »Mrs. Manahan, sie hat sich jetzt schon fast eine halbe Stunde verspätet. Ob etwas mit ihr ist?« »Du hör bloß auf, andere Leute zu bemuttern. Die alte Dame wird schon noch kommen. Das hat sie bisher immer noch geschafft.« Aber Thelma machte weiterhin einen besorgten Eindruck. Und die Stirnfalten verschönerten ihre mürrischen Züge nicht gerade. Ihr braunes Haar wurde durch die Hitze der Küche und die Kühle des klimatisierten Speisesaals immer unansehnlicher, je später es wurde. Als Mrs. Mannerheim schließlich ihren gewohnten Platz am Ecktisch einnahm, sah Thelma fast genauso elend aus wie die alte Dame. Aber doch nicht ganz. Mrs. Mannerheim, deren winzige, hagere Gestalt in dem lose gearbeiteten schwarzen Seidenkleid selbst in Umrissen nicht erkennbar war, sah auffallend blass und geisterhaft aus. Sie war tatsächlich uralt, weit über 90, wie Thelma annahm. Und an diesem Abend konnte man fast glauben, der Tod leiste ihr Gesellschaft. Wie geht es Ihnen, Mrs. Mannerheim? Ich habe mir schon Gedanken gemacht, als Sie nicht erschienen. Dasselbe wie sonst? Ja, liebe. Dasselbe wie sonst. Und machen Sie sich meinetwegen keine Gedanken. Fühlen Sie sich heute nicht gut? Nicht besonders. Nicht besonders. Ja, aber soll ich da nicht doch lieber einen Arzt holen? Sie sehen wirklich nicht gut aus. Sie müssen nicht vom Arzt reden. Seit 30 Jahren war keiner mehr bei mir. Seit damals, als Dr. Leverett, dieser alte Dummkopf, mir weismachen wollte, ich müsste sterben. Aber vielen Dank, dass Sie sich meinetwegen Gedanken machen, Thelma. Es ist schön, wenn sich jemand um einen kümmert. Bei diesen Worten streichelte die alte Dame Thelmas Hand. Die Kellnerin versuchte, die aufsteigenden Tränen zurückzuhalten. Die gleichen Tränen, die auch durch traurige Filme, hungernde Katzen oder ihren jüngeren Bruder Arthur ausgelöst werden konnten. Sie ging in die Küche, fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen und sagte Jeff, dem Koch, Bescheid. Jeff brauchte keine weiteren Einzelheiten. In den 8 Jahren, die Mrs. Mannerheim jetzt im Hotel Gordon wohnte, war ihr Abendessen immer das gleiche. Ein Glas Tomatensaft, eine dünne Scheibe Roastbeef, eine gekochte Kartoffel, Karotten und Milch. Als Thelma alles auf den Tisch gestellt hatte, versuchte Mrs. Mannerheim tapfer, das Fleisch auf dem Teller zu zerschneiden. Wie üblich übernahm Thelma freiwillig diese Aufgabe. Und widerstrebend, wie immer, nahm die alte Dame ihre Hilfe an. Sie sind ein gutes Kind. Ich bin 44, Mrs. Mannerheim. Ein Kind bin ich wirklich nicht mehr. Möchten Sie noch etwas Butter zu der Kartoffel? Nein, danke. Können Sie sich nicht ein Weilchen zu mir setzen und sich ein bisschen mit mir unterhalten, Thelma? Ich brauche noch etwas Soße. Gerade jetzt geht es wirklich nicht. Es ist so schrecklich viel zu tun. Später vielleicht? Ich hätte gern etwas mit Ihnen besprochen. Später geht es bestimmt, Mrs. Mannerheim. Um 22:30 leerte sich das Restaurant und Marion nickte Thelma zu. Bevor sich Thelma jedoch umzog, ging sie zum Tisch der alten Dame und setzte sich. Worüber wollten Sie mit mir sprechen, Mrs. Mannerheim? Über Sie selbst, Thelma. Oder haben Sie etwas dagegen? Über mich? Über mich gibt's nicht viel zu reden. Ich hätte gern gewusst, wie Sie zurechtkommen, Thelma. Oh, wie üblich, Mrs. Mannerheim. Und Ihr Bruder, von dem Sie mir einmal erzählten, wie geht es ihm? Arthur? Oh, danke. Ihm geht's gut. Zum Millionär wird er es mit seinem Laden nicht bringen. Aber sonst reicht es. Sie haben also immer noch Kummer mit ihm, nicht wahr? Als wir uns zum letzten Mal unterhielten, machten Sie sich Gedanken, weil er so unglücklich darüber war, den Drugstore führen zu müssen. Na ja. Sie lieben Ihren Bruder sehr, nicht wahr? Wahrscheinlich. Seit Pop tot ist, habe ich ja nur noch ihn. Ich meine, was ich damals alles über ihn gesagt habe, das habe ich nicht so gemeint. Er ist eben noch jung. Und da kommt es schon vor, dass man hin und wieder Schwierigkeiten hat. Sie wissen doch sicher, wie das ist. Natürlich. Entschuldigen Sie bitte, Thelma. Möchten Sie ein Glas Wasser? Nein, danke. Mit mir ist alles in Ordnung. Das heißt, ganz stimmt es nicht. Nicht richtig in Ordnung, Thelma. Zum ersten Mal fühle ich mich tatsächlich alt. In letzter Zeit ist es mir so schlecht gegangen. Manchmal glaube ich, dass die Zeit gekommen ist. Aber Mrs. Mannerheim... Ach, Sie braucht sich nicht darüber zu grämen. Wenn man so alt ist wie ich, denkt man über den Tod ganz anders. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Thelma, ist, dass ich sehr viel von Ihnen halte und Ihnen helfen möchte. Ich meine, falls mir etwas zustoßen sollte. Können Sie sich vorstellen, wovon ich spreche? Nein. Ich spreche von Geld, Thelma. Ich bin, was man eine reiche alte Witwe nennt, mit mehr Geld als Verstand. In Kalifornien wohnt eine Nichte von mir, die auch etwas bekommen wird, weil sie nur einmal zur Familie gehört. Aber kümmern tut sie sich kein bisschen um mich. Dagegen möchte ich, dass Sie, Selma, wissen, dass ich mich Ihrer angenommen habe. Wie? Dass Sie sich meiner angenommen haben? In meinem Testament. Sie waren für mich eine gute Freundin in den letzten Jahren. Und dafür bin ich Ihnen dankbar. Wenn ich sterbe, werden Sie in der Lage sein, diese Stellung aufzugeben und zu tun, was Sie wollen. Und Ihr Bruder... Aber Mrs. Mannerheim, das brauchen Sie doch nicht. Ich möchte es aber, Selma. Ich möchte es wirklich. Es geht dabei um eine beträchtliche Erbschaft, glauben Sie mir. Ich weiß selbst nicht, warum ich so reich bin. Aber seit dem Tod meines Mannes scheint das Geld sich von selbst zu vermehren. Bis jetzt habe ich es dadurch schön gehabt. Und jetzt... möchte ich Sie glücklich machen. Mrs. Mannerheim. Nein. Es ist gleich vorüber, Selma. Es ist gleich vorbei. Ich habe nicht mehr lange zu leben, Selma. Manchmal träume ich von meiner Mutter, die ein langes weißes Kleid mit Blumen trägt. Glauben Sie an Träume? Ich weiß nicht. Mrs. Mannerheim... Thelma hätte zu gern gewusst, ob dieser Augenblick auch nur ein Traum war. Als sie nach Haus kam, war es erst 10:50, aber Arthur saß bereits mit untergeschlagenen Beinen vor dem Fernsehapparat. So zerzaust und müde, wie er aussah, musste er schon seit Stunden dort hocken. An jedem anderen Abend wäre Thelma darüber böse gewesen. Diesmal hielt sie es jedoch für angebracht, ihn sanfter anzufassen. Himmels Willen, Arthur, wann hast du denn das Geschäft geschlossen? Erst vor kurzem. Du darfst doch nicht so zeitig zumachen, Arthur. Du kannst es dir einfach nicht leisten. Du weißt doch selbst, was Pop immer gesagt hat. Nach 10 geht das Geschäft erst richtig los. Arthur antwortete nicht, vielmehr vergrub er sein bartloses Kinn in dem offenen Kragen seines Hemdes, bis auch sein schmollender Mund nicht mehr zu sehen war. Mit gefurchter Stirn saß er da und fuhr sich mit der Hand durch das dichte blonde Haar. Wenn er schmollte, sah er noch jungenhafter aus als sonst. Thelma konnte kaum glauben, dass er schon 35 war. Arthur, ich muss dir etwas erzählen. Schreib mir einen Brief. Sei doch nicht so ungezogen. Diesmal ist es wichtig. Viel wichtiger als das Fernsehen. Was ist denn los? Haben sie dich rausgeschmissen? Arthur, diesmal geht es auch dich an. Das Personalpronomen weckte sein Interesse. Er stellte den Apparat ab und drehte sich zu seiner Schwester um. Sie erzählte ihm die Neuigkeiten. Er hörte ihr mit einer Aufmerksamkeit zu, wie er sie bisher nur selten gezeigt hatte, und versagte es sich sogar, sie mit spitzen Fragen zu unterbrechen. Als sie fertig war, wich bei ihm die Spannung wie von einer unbelasteten Feder. Und er sackte im Sessel in sich zusammen. »Wie viel glaubst du wohl?« Wie viel? Ich habe keine Ahnung. Man erzählt sich alles Mögliche über sie. Ihr Mann war in der Konservenindustrie, starb aber dann, ach, das muss schon Jahre her sein. Aber das Geld muss sie irgendwie angelegt haben. Und deshalb ist es jetzt auch so viel. Dabei sieht sie so krank aus, die Arme. Und da liegt der Hund begraben. Wenn sie bald sterben würde, etwa in den allernächsten Monaten... hätte ich ein paar Dinge, für die ich mich interessiere. Arthur! Und reg dich bloß nicht auf, ich wünsche deiner Freundin schon nichts Böses. Aber wenn sie wirklich so krank ist... Nicht einmal denken möchte ich an solche Sachen. Mir genügt es zu wissen, dass ich eines Tages... Ja, sicher, eines Tages. Wie alt soll sie jetzt sein? Genau weiß ich es nicht. 90, vielleicht auch etwas älter. Arthur lächelte und sein Gesicht wurde das eines Jungen. In den folgenden 2 Monaten behielt Thelma den Ecktisch weiter im Auge. Und Abend für Abend erschien die alte Dame, wenn auch zu verschiedenen Zeiten. Die letzten Reste von Farbe wichen langsam aus ihren Wangen und ihr schleppender Gang wurde immer mehr zu einem Schwanken. Marion, die Wirtin, beobachtete ebenfalls den Verfall der alten Mrs. Mannerheim mit Mitgefühl, aber weniger wegen der alten Frau, sondern wegen ihres eigenen Ordnungssinns. Nun sieh dir das nur an, Sam. Ich habe wirklich Angst, dass sie mitten beim Essen tot umfällt. Frauen wie Sie sollten wirklich sehen, dass sie in einem Heim oder was weiß ich unterkommen. Thelma schwieg. Der alten Dame gegenüber war sie noch aufmerksamer geworden als früher, breitete die Serviette auf ihrem Schoß aus, schnitt das Roastbeef besonders klein und goss selbst die Milch in das Glas. Aber während sie ihre Bemühungen verdoppelte, wusste sie genau, dass das Motiv reiner Menschenfreundlichkeit seit jener Mitteilung getrübt war, dass ihre Besorgtheit jetzt auch selbstsüchtige Zwecke verfolgte. Aber Thelma verspürte weder Scham noch Schuld. Bei allem musste sie jetzt auch an Arthur denken, für den sie sich verantwortlich fühlte. Der nächste Schritt war unvermeidlich. Als Monat auf Monat folgte und die winzige Gestalt der Mrs. Mannerheim immer ätherischer wurde, konnte nichts verhindern, dass das, was früher Befürchtung war, zu einem unausgesprochenen Wunsch wurde. Warum stirbt die alte Dame nicht? Mrs. Mannerheim starb nicht. Einmal sank sie, wie Marion befürchtet hatte, am Tisch in sich zusammen, aber auch dieser Ohnmachtsanfall ging schnell vorüber. Eine Woche lang war sie zu elend, um die Reise von ihrem Zimmer im dritten Stock in das unten befindliche Restaurant zu machen, und so brachte Thelma jeden Abend das Tablett nach oben, wobei sie, sobald sie die Zimmertür öffnete, immer damit rechnete, die alte Dame nicht mehr atmend vorzufinden. Aber Mrs. Mannerheim war immer am Leben und hatte leise gelächelt, während ihr kleiner Kopf reglos auf dem Kopfkissen lag. Der Frühling verging, auch der Sommer verstrich, und dann kehrte die Winterkälte zurück, die den Alten das Mark in den Knochen gefrieren ließ und ihnen Krankheit und Tod brachte. Aber Abend für Abend war der Ecktisch besetzt, wie Arthur immer wieder von Thelma hörte. Von dieser ewigen Warterei ist mir schon ganz übel. Arthur! Du sag bloß nicht immer Arthur zu mir. Thelma, dir geht es doch ganz genauso. Du fängst doch auch schon an, die alte Frau zu hassen. Hassen? Wovon redest du eigentlich? Ich jedenfalls habe die alte Dame ausgesprochen gern. Sicher, das redest du dir ein. Aber du erzählst von ihr auch nicht mehr so wie früher. Als hättest du keine Lust mehr. Und ich wette, dass sie dir das Leben ziemlich sauer macht. Ach, sei doch nicht albern. Thelma konnte ihn nicht ansehen. Woher er es nur wusste. Tatsächlich empfand sie der alten Dame gegenüber eine gewisse Spannung. Mrs. Mannerheim hatte angefangen, sich ständig zu beklagen, am Essen herumzumäkeln und Thelma zu beschuldigen, nicht ordentlich zu sein und sogar die Rechnung falsch auszustellen. Eines Abends war sie so böse gewesen, dass sie darüber sogar die üblichen 25 Cent Trinkgeld vergessen hatte. Aber das schien Thelma nur natürlich. Wenn die Leute alt und krank werden, werden sie meistens auch unzufrieden. Ich sehe es deinem Gesicht auch an. Von Tag zu Tag hast du die alte Frau mehr. Sie braucht zum Sterben ziemlich lange, was? Ich habe keine Lust, mir dein Gerede anzuhören. 8 Monate dauert das jetzt schon. Wer garantiert dir eigentlich, dass sie nicht noch 100 Jahre alt wird? Aber wo sie so krank ist. So krank? Warum ist sie dann noch nicht tot? Arthur. Warum sollte man eigentlich nicht ein bisschen nachhelfen, Thelma? Ganz von selbst kamen diese Worte plötzlich aus ihm heraus. Und seinem überraschten Gesichtsausdruck nach waren sie offensichtlich auch ganz unbeabsichtigt. Aber der Gedanke musste schon lange, bevor er ausgesprochen wurde, da gewesen sein. Thelma war zu betäubt, um darauf zu antworten. Er aber hielt ihr Schweigen für Interesse. Es wäre einfach, ganz einfach. Und es wäre nicht einmal Unrecht, Thelma. Das ist das Beste daran. Denk doch nur mal, wie die alte Dame leiden muss, wo sie so krank ist. Glaubst du, eine alte Frau wie sie wäre nicht heilfroh, wenn sie endlich Ruhe hätte? Und du kannst ihr dazu verhelfen, Thelma. So leicht. Ich will nie mehr etwas davon hören. Für dich wäre es ganz einfach. Und kein Mensch würde es jemals merken. Ich würde dir auch dabei helfen, Thelma. Ich würde dir zeigen, wie einfach es ist. Nun, wer die alte Frau kennt, glaubt bestimmt, dass es bald mit ihr zu Ende geht. Kein Mensch wird irgendetwas ahnen. Hör endlich auf! Und weißt du, wie wir es machen könnten, Wilma? Mit dem Essen? Ja, dass du ihr jeden Abend auf den Tisch bringst. Sie wird es gar nicht merken. So alt, wie sie ist. Und bei solchen Leuten ist es mit dem Geschmack auch nicht mehr so doll. Ach. Bloß immer eine Prise Pulver unter das Essen, Wilma. Nur eine ganz kleine Prise. Abend für Abend. Bist du wahnsinnig? Du bist vollständig verrückt, Arthur. Klar, sicher. Bloß hör weiter zu, was ich zu sagen habe. Ich habe von diesem Zeug genügend auf Lager, Wilma. Mehr, als wir brauchen. Und jeden Abend tust du nur eine winzige Prise in ihr Essen. Einfacher geht es doch nicht, oder? Hm? Nun sag schon. Thelma zwang sich, von ihrem Stuhl aufzustehen, atmete schwer, als kämpfte sie gegen einen Strudel und rannte aus dem Zimmer. Arthur blieb sitzen. Er schaltete den Fernsehapparat ein und blieb den Rest des Vormittags schweigsam. Nachmittags ging er in den Drugstore und kam erst nach Mitternacht zurück. Kurz bevor sie zu Bett gingen, sagte er: »Die arme alte Dame und dazu noch so krank. Eine Gnade wäre es, Thelma. Eine Gnade.« Einen ganzen Monat erwähnte Arthur seine Idee mit keinem einzigen Wort. Thelma wartete immer darauf, dass er davon anfangen würde, aber das tat er nicht. Schließlich war sie gezwungen, selbst davon zu reden. »Die arme Mrs. Mannerheim.« Was ist denn?« »Sie sieht so schlecht aus. Sie kann kaum mehr gehen.« »So?« »Wenn ich sie so leiden sehe, kommt mir manchmal der Gedanke, dass du recht hast, Arthur. Von wegen Gnade. Ich meine...« Arthur besaß Fingerspitzengefühl. Weder lächelte er, noch machte er ein zufriedenes Gesicht. Er nickte ernst und voller Mitgefühl, und dann wartete er noch einige Minuten, bevor er zögernd sagte: Wenn ich es nun heute Abend vom Geschäft mitbringe, Thelma, das für Mrs. Mannerheim. Na ja, wie du meinst. Jeff, der Koch, nickte kaum, als Thelma die Küche betrat. Er wusste bereits, dass Mrs. Mannerheim da war und reichte Thelma das Tablett. Sie stellte es auf den Wagen. In der winzigen Anrichte in dem Gang, der zum Speisesaal führte, blieb sie einen Augenblick stehen, lüftete den Deckel, der auf dem Teller lag, und holte aus der Schürzentasche eine kleine braune Tüte und streute eine winzige Prise des Pulvers über das Roastbeef. Dann legte sie den Deckel wieder auf den Teller und rollte den Wagen durch den Gang zum Ecktisch. Während dieser Vorbereitungen war sie nicht nervös. Als sie jedoch neben Mrs. Mannerheims Tisch wartete und die alte Dame sich mühte, ihrem schwachen Körper Nahrung zuzuführen, waren ihre Finger so zittrig, dass sie sie unter der Schürze verbarg. Die alte Frau zeigte keinerlei Reaktion. Sie aß das Fleisch genauso mechanisch und interesselos wie immer. Am nächsten Abend war es genauso einfach. Am übernächsten Abend war es nicht anders. Aber Mrs. Mannerheim starb nicht. Das verstehe ich nicht, Thelma. Sieht sie denn nicht einmal schlechter aus? Oder ist ihr übel oder irgend sowas? Nein, aber irgendeine Veränderung ist bei ihr auch sehr schlecht zu merken, Arthur. Ich meine, sie sieht immer fürchterlich elend aus. Nein, nur red dich nicht unnötig auf. Aber nimm lieber weiter die kleine Dosis. Wir müssen jedes Risiko vermeiden. Ja, Arthur. Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Ein Geschenk? Sie nahm das Päckchen und strahlte vor Freude. Es stammte aus dem Drugstore und es enthielt Parfum. Der Preis stand noch auf dem Karton. Am nächsten Abend erschien Mrs. Mannerheim nicht zum Abendessen. Und Thelma wiegte sich plötzlich in der Hoffnung, dass die Prüfung nun vorüber wäre. Später tauchte die alte Dame jedoch auf und meinte nur, sie hätte das Abendbrot verschlafen und wieder von ihrer Mutter geträumt, die wiederum ein langes weißes Kleid getragen hätte. Eine ganze Woche verging, Und Mrs. Mannerheim starb nicht. Bist du dir mit dem Gift auch ganz sicher, Arthur? Natürlich bin ich mir sicher. Aber vielleicht sollten wir die Dosis doch etwas erhöhen. Eigentlich müsste es sie bald... Aber das tut es doch nicht. Es scheint dir nicht einmal schlechter zu gehen als vorher. Manchmal glaube ich, sie lebt ewig. Das kommt gar nicht in Frage. Gib ihr eine stärkere Dosis. Thelma tat es. Nach weiteren 2 Wochen und damit 14 Abendessen, die mit Gift gewürzt waren, schien Mrs. Mannerheim einen Teil ihrer Gesundheit zurückzuerlangen, sodass die Träume von einer wohlhabenden Zukunft in immer größere Ferne zu rücken schienen und Arthur die Bedenken aussprach, die auch ihre eigenen Gedanken beschäftigten. Und wenn sie ihre Absicht nun ändert? Wenn sie ihr Testament ändert? Sag doch so etwas nicht, Arthur! Aber es ist doch immerhin möglich! Du hast mir selbst erzählt, wie gemein sie jetzt manchmal zu dir ist. Wenn sie nun plötzlich auf die Idee kommt, dass du doch nicht so ein anständiger Kerl bist. Wenn ihr euch nun plötzlich in die Haare geratet. Und was kann nicht noch alles passieren? Es darf nicht passieren. Es darf einfach nicht passieren. Alles kann passieren. Ich sorge dafür, dass es nicht passiert. Ich sorge schon dafür, Arthur. Als sie am gleichen Abend im Restaurant zum Dienst erschien, brannte das Verlangen nach Gewissheit in ihrer Brust. Keine kleinen Dosen mehr, kein Tod in winzigen Prisen. Sie wollte Endgültiges, wollte den Schluss. Um 10 Uhr war Mrs. Mannerheim immer noch nicht erschienen. Im Gang vor dem Speisesaal wäre Thelma fast mit Marion, der Wirtin, zusammengestoßen. Wo ist sie eigentlich? Wo bleibt Mrs. Mannerheim denn heute Abend, Marion? Woher zum Teufel soll ich denn das wissen? Menschenskind, fast könnte man glauben, der alten Dame gehöre dieses Restaurant. Wahrscheinlich hat sie bloß wieder verschlafen. Vielleicht sollte ich lieber nachsehen. Oder vielleicht sollte ich über den Hausapparat bei ihr anrufen. Vergiss nicht, dass du hier bist, um die Gäste im Restaurant zu bedienen. Aber vielleicht ist sie wirklich krank. Vielleicht braucht sie Hilfe. Um Himmels Willen, du mach mich nicht auch noch krank. Also meinetwegen, ruf bei ihr an. Sollen die Leute sehen, wie sie satt werden. Thelma ging in die Hotelhalle und nahm den Hörer des Hausapparates ab. 2-mal läutete das Telefon im Zimmer der alten Frau, ehe Mrs. Mannerheim sich mit kaum verständlicher Stimme meldete. Nein, los wäre nichts mit ihr, sagte sie. Sie hätte nur keinen Appetit. Ob Thelma ihr vielleicht etwas nach oben bringen sollte, vielleicht ein Sandwich oder eine Tasse Tee oder sonst irgendwas. Also gut, sagte Mrs. Mannerheim, eine Tasse Tee wäre schön. Die Kellnerin ging in die Küche und füllte eine Kanne mit heißem Wasser. Dann stellte sie die Tasse nebst Untertasse auf das Tablett und nahm 2 Teebeutel aus dem Vorratsschrank. Anschließend ging sie zum Aufzug und drückte auf den Knopf mit der 3. Als sie das Zimmer betrat, konnte sich Mrs. Mannerheim nicht von ihrem Sessel erheben. Ich fühlte mich heute zu schwach, um nach unten zu kommen. Und mein Appetit ist auch nicht groß. Ich verstehe. Thelma drehte der alten Dame den Rücken zu und stellte das Tablett auf dem Tisch neben der Tür ab. Dann tat sie die Teebeutel in die Kanne und griff in die Schürzentasche. Die Tasche war leer. Sie hatte das Gift vergessen. Die alte Dame versuchte inzwischen mühsam, sich auf die Füße zu stellen. Haben Sie auch Milch mitgebracht? Haben Sie auch Milch mitgebracht, Thelma? Nein, die Milch habe ich vergessen, Mrs. Mannerheim. Aber Tee ohne Milch bringe ich nicht herunter, Thelma. Können Sie nicht noch schnell etwas Milch holen? Thelma fuhr herum und starrte die alte Frau an. Wir haben keine Milch mehr, Mrs. Mannerheim. Sie können den Tee auch mal so trinken. Das kann ich eben nicht. Ich kann es einfach nicht, Thelma. Ich habe immer Milch zum Tee genommen, seit meiner Kinderzeit. Sie wissen doch, wie es ist mit solchen Angewohnheiten. Nein, das weiß ich nicht. Keine Ahnung habe ich. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die immer alles hatten, was sie haben wollten, Mrs. Mannerheim. Kapieren Sie das nicht? Aber Selma... Wenn ich etwas haben wollte, musste ich dafür arbeiten, Mrs. Mannerheim. Sie glauben wohl, ich schufte als Kellnerin, weil es mir Spaß macht. Weil das Restaurant mein Zuhause ist, was? Sie glauben wohl, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als dreckige Küchen und abgegessene Teller und jammernde alte Weiber, was? In diesem Ton dürfen Sie nicht mit mir sprechen, Thelma. Ich rede mit Ihnen so, wie es mir passt. Sie sind ein ungehobeltes und freches Mädchen. Sie sind doch nicht der Mensch, für den ich Sie gehalten habe. Aber wenn Sie glauben, dass ich mir von Ihnen so etwas gefallen lasse, dann haben Sie sich geirrt. Ich werde es sofort meinen Anwalt anrufen und das Testament ändern. Rühren Sie das Telefon nicht an. Als die alte Dame nach dem Hörer griff, stürzte Thelma auf sie zu und unterbrach die Bewegung, indem sie das knochige Handgelenk der alten Frau umklammerte. Lassen Sie mich los! Wie schreckliches Kind! Ach! 44 Jahre bin ich alt. Ohne zu überlegen, warf sich Thelma auf die alte Frau wie ein Raubtier auf seine Beute. Instinktiv griff sie nach dem Hals, nach der Kehle. Abgesehen von einer kraftlosen Bewegung ihrer Hände wehrte Mrs. Mannerheim sich nicht. Sie schien für den Tod so bereit und auf sein Kommen so gefasst zu sein, dass ihr ausgezehrter Körper erschlaffte, bevor Thelma mit der Kraft zugepackt hatte, die nötig war, um sie zu töten. Der Tod kam so schnell, dass Thelma sie immer noch festhielt, als die Tür sich öffnete und das Zimmermädchen den gellenden Schrei ausstieß, der den Bann brach. In den folgenden Tagen war für Thelma nur eins wichtig: Arthur. Ständig nannte sie seinen Namen in Gedanken, aber niemals sprach sie ihn laut aus. Nicht ein einziges Mal während der Qual der Verhaftung, des Gefängnisses und der endlosen Verhöre. Aber dann kam es doch heraus. Und zwar allein aufgrund der Frage, die ein Beamter ihr zufällig zwischen zwei Vernehmungen stellte. Warum mussten Sie sie denn überhaupt umbringen? Warum konnten Sie nicht warten? Eine kranke alte Frau. Krank? Die war gar nicht krank. Doch, sie war krank. Sehr krank sogar. Bei der Obduktion hat es sich genau herausgestellt, sie litt an einer parasitären Infektion, die bei einer Frau ihres Alters gefährlich ist. Das Einzige, was sie noch am Leben hielt, war vermutlich die Behandlung, der sie sich unterzogen hatte. Arsen. In kleinen Dosen. Sie hörten Die Sache mit der freundlichen Kellnerin von Henry Slezar. Es sprachen Erzähler Friedrich Schönfelder, Thelma Thompson, die Kellnerin, Maria Körber, Miss Mannerheim, Käthe Haag, Arthur Thompson, Uwe Friedrichsen, Maria die Wirtin, Lou Säuberlich und der Polizeibeamte am Ende, Hermann Wagner. Die Regie hatte Friedhelm von Peterson und dieser Krimi lief erstmals am 14. Dezember 1975. Dieses Hörspiel war eine Koproduktion des Senders Freies Berlin zusammen mit Radio Bremen. Das hatten wir lange nicht. Gleich zwei Pausenzeichen hintereinander. Und ich bin Ihnen noch den Erzähler der Sache mit der freundlichen Kellnerin schuldig. Obwohl Thelma Tompkins ständig zwischen Küche und Speisesaal des Hotelrestaurants Gordon hin und her pendeln musste, behielt sie den freien Ecktisch besorgt im Auge. Ja, das ist Friedrich Schönfelder, auch eine Westberliner Synchronlegende wie Rolf Schuld, Christian Rode oder Siegfried Schürenberg aus unserem ersten Slezar-Hörspiel. Der 1916 geborene Schönfelder galt über Jahrzehnte als einer der bekanntesten Stimmen. Er wurde in seinen Kino-, Fernseh- und Synchronrollen stets als der britisch distinguierte Upper-Class-Engländer mit den guten Manieren besetzt. Bis zur Ankunft der Polizei sind wir von der Gesellschaft mit der Untersuchung des Mordes beauftragt. Wir können nicht sagen, wer beide umgebracht hat. Es war bestimmt Erpressung. Friedrich Schönfelder hier auf David Niven in Tod auf dem Nil. Dann fällt Simon Doyle wegen seines verletzten Beins ebenfalls aus. Ausgezeichnet. Hoffentlich geht der Eliminierungsprozess so gut weiter. Ich fürchte, das wird er kaum, Mon Colonel. Schönfelder synchronisierte alle Engländer, die es gab. David Niven, Alec Guinness, John Gielgud, Peter Cushing, Rex Harrison, James Mason und. Vielleicht kennen Sie ihn noch als Stimme des Präsentators Marlin Perkins aus der 60er-Jahre-Serie Im Reich der wilden Tiere. Auch Nebenrollen im deutschen Film bekam Friedrich Schönfelder, etwa in Willi, der Privatdetektiv, Peter schießt den Vogel ab oder Mein Mann, das Wirtschaftswunder. Aber auch in Kriminalfilmen wirkte er mit, in Der Rächer, dem Schwarzen Abt, dem Wirtshaus von Dartmoor oder Die weiße Spinne. Und nicht alle davon waren Edgar-Wallace-Filme. Sie sind ein gutes Kind. Ich bin 44, Mrs. Mannerheim. Ein Kind bin ich wirklich nicht mehr. Ja, das sind Käthe Haag und Maria Körber als die alte Dame und die Kellnerin. Käthe Haag war Jahrgang 1897. Schon 1914 hatte sie Rollen in Stummfilmen, die in Berlin gedreht wurden. Bis 1985, also 70 Jahre, war sie als Theater- und Filmschauspielerin aktiv. Und Maria Körber war Synchronschauspielerin, etwa für Debbie Reynolds, Leslie Caron oder Geraldine Chaplin in Dr. Zhivago. bleibt uns also noch aus der Besetzung der Bruder der freundlichen Kellnerin. Arthur! Nun reg dich bloß nicht auf, ich wünsche deiner Freundin schon nichts Böses. Und diesen fiesen Arthur übernahm ein Mann, der selten in Hörspielen des SFB zu hören war. Wenn sie bald sterben würde, etwa in den allernächsten Monaten, hätte ich ein paar Dinge, für die ich mich interessiere. Und dieser Schauspieler ist Uwe Friedrichsen. Wäre vielleicht besser, wenn Sie sich erstmal setzen. Ich muss Ihnen was Unangenehmes sagen. Wollen Sie sich bestimmt nicht setzen? Friedrichsen war eher vor der Fernsehkamera als im Synchronstudio aktiv. Das hier ist eine seiner seltenen Synchronrollen. Er war zweimal die Stimme von Peter Falk als Inspektor Columbo. Wer sind Sie? Lieutenant Columbo, Polizei. In den frühen Synchronfassungen wurde Columbo noch Columbo ausgesprochen von Uwe Friedrichsen. Doch diese Rolle wurde mit Klaus Schwarzkopfs Stimme berühmter. Uwe Friedrichsen sprach später Danny Glover in den Lethal Weapon Filmen, auch ein paar Mal Sidney Poitier und Tom Berenger. Doch ursprünglich war er ein beliebter Darsteller des Nordens. Mitte der 50er Jahre kam er ans Schauspielhaus Hamburg. Er spielte fürs Kino und unglaublich viele Fernsehrollen. In schwarz-weißen NDR-Serien wie Polizeifunk ruft, Stahlnetz oder Dem Täter auf der Spur. Ich habe einen Auftrag für Sie, John Kling. 1965, John Klings Abenteuer. In dieser ZDF-Serie bekam Uwe Friedrichsen seine erste durchgehende Rolle, den fröhlichen Assistenten Jonas Bird, zusammen mit Helmut Lange als John Kling. Nein, nein, ganz im Ernst, John. Wir haben wirklich einen neuen Auftrag. Ei, ei, ei. Wir sollen auf zwei Goldfische aufpassen. Auf zwei was? Das sind natürlich keine richtigen Goldfische, sondern zwei schnuckelige Puppchen aus Texas. Die Töchter von dem bekannten Ölmillionär Mac Austin. Uwe Friedrichsen wurde zum Fernsehstar in St. Pauli Landungsbrücken, im Großstadtrevier, im Sonderdezernat K1, in Schwarz-Rot-Gold, Derrick, der Alte im Tatort und so weiter und so fort. Auch in einem Edgar-Wallace-Film wirkte er mit dem Gorilla von Soho als Sergeant Pepper. Das war ein Gruß an die Beatles. Über 400 Mal war er in ARD-Hörspielproduktionen dabei. Hier der erste Krimi mit Friedrichsen aus dem NDR von 1957. Der Tod reist mit dem Zirkus. Corky und ich treten als Kunstschützen auf. Wollen Sie sich das nicht ansehen? Ja, gern. Jack, nimm die beiden Damen mit ins Zelt und gib ihnen anständige Plätze, hörst du? Klar, mach ich. In Ordnung. Ha, und damit habe ich wieder mal einen Herbert Steinmetz in diese Folge geschmuggelt. Der war hier am Schluss zu hören. Aber es ging um Uwe Friedrichsen. Diese Zirkusgeschichte aus der NDR-Serie Die Jagd nach dem Täter war Friedrichsens erstes Kriminalhörspiel überhaupt. Rund 300 Rundfunkproduktionen mit ihm entstanden bis 2014. Uwe Friedrichsen wäre 2024 90 Jahre alt geworden. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Neue Staffel, neue Folgen, jeden Donnerstag eine neue Ausgabe. Eine Zusammenarbeit aller ARD-Sendeanstalten und die Henry-Slezer-Fälle, die hat uns der Rundfunk Berlin-Brandenburg aus dem Archiv geholt. Und übrigens, wenn Sie Babylon Berlin und die Fälle des Gerion Rath mögen, dann hat der RBB noch einen interessanten Podcast für Sie. Der Zerfall Babylons. Mit dabei Volker Kutscher, der Autor der Rath-Krimis. Und der führt Sie in diesem Geschichtspodcast durch die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg 1929 bis 1938. Volker Kutscher hat recherchiert. Der Zerfall Babylons, jetzt in der Audiothek. Und ich hoffe, dass wir uns gelegentlich in diesem Kreise einmal wiederfinden, um weitere Fälle zu besprechen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.